Das Lied von der Rumpfbeuge. Rumpf vorwärts beugt, es will dich einer treten. Und wenn du dich nicht bückst, trifft er den Bauch. Ich will nicht fragen, was die anderen täten. Im Übrigen, die anderen tun es auch. So bück dich, Mensch, er tritt dich nicht zum Spaße. Er wird dafür bezahlt, es ist ihm ernst. Noch tiefer auf die Knie mit deiner Nase. Im Grunde wünschst du selber, dass du's lernst. Das muss so sein. Das muss so sein. Und ist der Sinn der Erde, der eine tritt, wie die Erfahrung lehrt. Damit ein anderer getreten werde. Das ist Gesetz und gilt auch umgekehrt. Das muss so sein, das muss so sein. Zunächst bist du noch etwas steif im Rücken. Sei guten Muts, es ist nicht deine Schuld. Gib Acht, wie prächtig sich die anderen bücken. Das ist nur eine Frage der Geduld. Du sollst für laut und leise Treter beten. Gib Himmel jedem Stiefel seinen Knecht. Beliefre uns mit Not, denn Not lehrt treten. Wer nicht getreten wird, kommt nie zurecht. Das muss so sein und ist der Sinn der Erde. Der eine tritt, wie die Erfahrung lehrt, damit ein anderer getreten werde. Das ist Gesetz und gilt auch umgekehrt. Das muss so sein, das muss so sein. Rumpf vorwärts Der Rücken ist geduldig, lest nach, was seit Jahrhunderten geschah. Rumpf vorwärts beugt, der Körperbau ist schuldig, die Wirbelsäule ist zum Bücken da. Die Städte gleichen Käfigen mit Gittern, die Menschen sperren sich freiwillig ein. Ein jeder Mensch will vor dem anderen zittern. Das ist in Ordnung und das muss so sein. Das muss so sein. Das muss so sein und ist der Sinn der Städte. Der eine klammert sich am anderen fest. So wird aus Millionen eine Kette, aus der sich auch nicht einer lösen lässt. Das ist